Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 64. Hallo Mo. Ich grüße euch auch alle und wir haben Tonnen von Informationen, aber wirklich Tonnen heute. Und vor allen Dingen so ganz große Hammerthemen mit dabei wie Amazon Kindle und ja, noch so ein paar andere Nettigkeiten, die durchaus im Moment durch die Ratten. Ja, allerdings. Zum Beispiel ist das, dass es hier die 64. Episode ist. 64 Folgen Uncast. Und das heißt, 64, was fällt mir dazu ein? C64, oder? Ja, ganz genau. C64. Oder und ZX Spectrum. Ja, nein. Ich hab mal einen C64 Emulator verlinkt und ein paar Goodies, also so C64 Apps, die was damit zu tun haben, beispielsweise ein Seed Player und so weiter und so weiter. Das musste jetzt mal sein, ja, weil diese magische 64, ja, das darf man so nicht verstreichen lassen, ne? Ohne einen Hinweis auf C64. Eigentlich wollte ich ja jetzt ziemlich lange über diese C64 Emulatoren und C64 Goodies sprechen, aber ich lasse es mal, weil das ist eben die Woche über, es ist eben so viel passiert, was da doch dann wichtiger ist. Ja. Ich mache dir noch einen Vorschlag. Ja. Sollten wir doch frühzeitig fertig werden mit unserem Programm, dann kannst du ja das Thema C64 nochmal aufschnappen und erweitern. Ja. Weil was mich betrifft, absolute Gefühle kommen ja hoch. Ja. C64 war mit Abstand, aber wirklich mit Abstand, die spannendste Zeit in der ganzen Computerei. Ja. Und mein Gott, es ist, da kommen richtige Emotionen hoch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die C64-Emulatoren kann man sich mal angucken. Es gibt übrigens auch ein Programm, um die Wii-Fernbedienung damit zu nutzen, sodass man ein total geniales Joypad hat, für damit dann auch zu spielen mit den C64-Games. Sehr schön. Gut, aber wie gesagt, Wichtiges ist passiert. Beispielsweise, dass Samsung an Microsoft jetzt zahlt. Also wie auch HTC zahlt jetzt Samsung an Microsoft. Für was? Weiß niemand. Das hört sich fast so an wie Schweigegeld oder irgendwas so. Ich denke, das ist, also bei HTC weiß man es warum, oder man vermutet zum Beispiel jedenfalls. Was Offizielles gab es da aber, glaube ich, auch nicht. Und zwar ist es da wegen diesem Exchange-Client, der bei den HTC Sense-Telefonen eben eingebaut ist. Und bei Samsung gibt es zwar auch einige Geräte, wo Exchange-Clients mit eingebaut sind, aber bei weitem nicht alle. Es wird vermutet, dass auch noch dieses FAT32-File-System eben Lizenzgebühren verlangt. Das ist eigentlich, ja, ist eigentlich klar, wenn man eine SD-Karte reinsteckt, dann ist es normalerweise entweder FAT16 oder FAT32 und dafür soll offenbar es notwendig sein, so Lizenzgebühren zu zahlen, wobei ich das nicht 100% sagen kann. Ich sag doch mal, es gibt doch viele Geräte, die bei denen es keine Lizenzzahlen gibt, aber die trotzdem dieses FAT-Dateisystem verwenden. Also ich weiß nicht, ob da, weil das ja auch schon ziemlich alt ist, dieses System, ob da das überhaupt noch notwendig ist. Auf jeden Fall, gut, Microsoft hat sich, beziehungsweise Samsung hat sich mit Microsoft geeinigt. Mhm. Kann man auch schon vorstellen, warum. Die haben ja einen riesen Krieg gegen Apple momentan und ein Zwei-Fronten-Krieg ist eh nicht. Genau, genau. Nur Microsoft lacht sich jetzt natürlich doch schon ein bisschen ins Fäustchen. Die kriegen immer mehr Android-Lizenzteilnehmer. Das muss man mal vorstellen. Google bietet Android an und die Firmen zahlen an Microsoft, damit sie das nutzen dürfen. Also das, da würde ich mir wünschen, selbst wenn das ein herber Schlag für Android wäre, dass das so nicht wäre und dass die Firmen dann sagen, okay, hier, wir haben von Google ja dieses System lizenziert und dann müsst ihr euch an Google wenden. Und das eben dann rechtlich quasi ablocken und Google die Schuld in die Schuhe schieben und dann letztendlich ein Entscheidungsprozess mit Google herbeizwingen, dass es eben da mal Klarheit gibt. Ja. Ich weiß nicht, warum, wie gesagt, Samsung das macht. Ich habe auch heute jetzt noch gehört, auch eine ziemlich deprimierende Meldung, dass offenbar Samsung mit Apple auch spricht jetzt gerade deswegen, ja, wegen dieser Geschichte. Und ich habe schon Bedenken, dass Samsung langsam ins Straucheln kommt damit und sich da tatsächlich erpressen lassen von Microsoft beziehungsweise von Apple. Google hat auch dann in einem unglaublich klar und heftig formulierten Artikel Microsoft schlicht und ergreifend Erpresser genannt. Und also so heftig habe ich das bei Google noch nie erlebt und ich glaube, langsam wird Google richtig sauer. Und ja, dann wird es Microsoft und Apple wohl bald zu spüren kriegen. Das ist schon ziemlich, also ich kann es kaum in Worte fassen, das ist so heftig, was Google da gesagt hat. Die haben auch gesagt, es ist dieselbe Taktik, die wir immer wieder von Microsoft sehen, da sie es nicht schaffen, im Smartphone-Markt erfolgreich zu sein, greifen sie zu rechtlichen Mitteln, um Gewinne aus der Leistung anderer zu erpressen und das Innovationstempo zu bremsen, hieß es in einer Google-Reaktion am Mittwoch. Das hat also Heise geschrieben, das ist schon ziemlich heftig. Klare Worte, klare Worte. Klare Worte, ganz genau. Ja, und HTC, wie gesagt, zahlt der da schon länger. Und jetzt müssen wir mal da schauen, was da weiter passiert. Microsoft sieht sich da natürlich jetzt wieder im Vorteil und Microsoft sagt auch, sie haben bisher noch kein einziges Android-Gerät gesehen, das nicht unsere Patente verletzen würde. Es ist natürlich ein Riesenhaufen Mist, was Microsoft da macht. Und ich meine, ich muss sagen, so macht sich Microsoft keine Freunde. Und ja, also immer wenn man wieder denkt, na gut, jetzt ist Apple, hat Microsoft so abgelöst, was Unverschämtheiten betrifft. was das schäbische Verhalten anbetrifft, ganz genau. Und dann könnte man ja auch, sage ich mal, wieder Microsoft ein paar Sympathiepunkte vorstrecken. Ja, und sagen, okay, ja gut, ich meine, vielleicht Microsoft war ja vielleicht doch nicht so schlecht. Stell mal vor, wenn Apple die Position jemals gehabt hätte, wie Microsoft diese hätte, ich glaube, dann gäbe es jetzt überhaupt gar nichts mehr anderes, außer Apple-Einheitsbrei. Ja. Aber immer wenn die ein paar Sympathiepunkte wieder sammeln können, dann machen sie sich selbst kaputt mit so einem Mist. Ja. Mit solchen Aussagen, mit solchen unqualifizierten, vollkommen idiotischen Sätzen, die eigentlich ja höchstens so in privaten Podcast wie hier reingehören. Ja, aber nicht eine Millionenfirma. Ja, das sagt keine Millionenfirma. Das ist eine Milliardenfirma. Ja? Das ist unglaublich. Sowas. Ja, wobei, wenn wir mal die Vergangenheit betrachten, Microsoft war ja schon immer nicht unbedingt gerade der faire Kampfpartner und oder faire Gegner und dennoch haben die immer wieder in Riesenmassen ihr Produkt verkauft. Und sie fühlen sich halt da relativ sicher in ihrem, sag ich mal, erbauten Umfeld. Ja, man baut ein Umfeld mit 0,5% Anteil am Smartphone-Markt. Ja, ich rede ja jetzt nicht ausschließlich vom Ja, Smartphone-Markt. ich rede ja, ja, bitte. Microsoft will da jetzt rein und versucht es mit denselben Methoden. Meines Erachtens geht es nach hinten los. Ja, also ich meine, gut, man muss ja bedenken, dass wo Microsoft hier, wie das war mit Windows, ja, da hatten die ja ruckzuck den Markt unter Kontrolle und dann wurden sie zu einer, sage ich mal, bösen Firma. Ja. Und haben dafür gesorgt, dass keiner rankommt. Richtig, genau. Aber jetzt, ich meine, jetzt müssen die ja da erstmal Fuß fassen und als böse Firma tut man da keinen Fuß fassen, würde ich mal sagen. Ja, weil die Leute werden extrem sauer. Ich habe ja immer wieder auch bekundet, dass ich zum Beispiel eben das Windows 7 Phone beziehungsweise dann das Windows 8 Phone durchaus als gute Alternative zu Android sehe. Und warum nicht? Konkurrenz ist immer gut. Nur mit sowas ziehen die sich dann halt auch den Unmut der Leute zu sich. Und dann gibt es eben keine friedliche Koexistenz Android-Windows mehr. Und ich meine, wenn Apple das schon zu schlucken hat mit seinem iPhone an Android, ja, was bleibt denn dann übrig für Microsoft? Ich meine, also ich hab eine Idee, wie Microsoft es tatsächlich schafft, auf dem Markt da ein bisschen was zu machen. Hm? Ist eigentlich relativ einfach. Sie machen ihre Software Open Source, ja, setzen es unter die GNU Public License und schon wird es Interessenten geben, die auf das System aufspringen wollen. Ja. Gut, T-Mobile USA hat auch eine Unterstützung angekündigt, und zwar unterstützt die Samsung gegen Apple. Genau wie Verizon hat auch T-Mobile jetzt der US-Regulierungsbehörde, glaube ich, ja, ist dafür zuständig, nahegelegt und aufgefordert, die Anträge von Apple grundsätzlich abzulehnen und Samsung-Produkte, gegen die Apple vorgeht, keinem Verkaufsstopp zu unterziehen, damit also die Geräte ganz normal verkauft werden können. Auch T-Mobile in den USA sieht wohl hier, dass langfristig die Gewinne bei Android gemacht werden und nicht bei Apple im Phone-Bereich, und deswegen wollen sie es wohl auch nicht verscherzen und unterstützen eben auch Samsung. Würde ich mich jetzt freuen, wenn eben jetzt nicht dieses Unklare wäre, was ist jetzt eigentlich los an Samsung, weil ich muss ganz ehrlich sagen, eine Firma, die Microsoft diese Lizenzen zahlt, ja, da habe ich eigentlich keine große Lust drauf, von denen nochmal ein Gerät zu kaufen, weil ich unterstütze da eigentlich diese Wegelagerei indirekt, ja. Und das geht mir eigentlich nicht so gut rein da. Ja, ich habe auch im Internet viele Einträge gelesen, auch bei Heise zum Beispiel, die dann klipp und klar geschrieben haben, eine Firma, die an Microsoft Lizenzgebühren zahlt für ein Gerät, dieses oder für ein Produkt, dieses Produkt werde ich nicht kaufen. Haben die klipp und klar gesagt. Und das waren sogar Leute, die eben vorher sogar Samsung-Geräte also verteidigt haben gegen das Ganze, gegen Apple. Die springen jetzt ab, und ich glaube, Samsung hat ein Problem. Entweder stellen die sich jetzt eindeutig an die Seite von Google verzichten, na gut, ich weiß nicht, ob das noch geht, verzichten auf die Zahlung von diesen Lizenzgebühren, die, wie Google sagt, erpresst wurden von Microsoft. Bezieht ganz klar Stellung gegen Apple und spricht sich ganz klar für Android aus. Momentan sieht es so aus. Die geben eine Pressekonferenz und sagen, ja, Android ist extrem wichtig und wir unterstützen das, aber wir haben ja noch unsere eigenen Sachen, ja, wie Bada und so, lachhaft, und wollen damit klar machen, dass sie auch auf Android quasi verzichten könnten, wenn alles hart auf hart käme. Genau dasselbe hat auch HTC übrigens gemacht. Und jetzt an die Zahlung von Microsoft geben sie quasi zwar einen Krieg, sage ich mal, auf an einer Stelle, ja, damit sie dann nicht auch noch unter Druck kommen, aber zeigen den Markt praktisch hier, ne? Microsoft hat Rechte an Android, was nicht stimmt. Microsoft hat keine Rechte an Android. Die zahlen an Android nicht. Nein, an Android nicht, genau. Stattdessen hätte Samsung auch ganz einfach sagen können, okay, wir schmeißen alle Microsoft-Dienste aus dem System raus, inklusive dem FAT 16 oder 32, wenn es sein muss. So, jetzt sag ich auch schon FAT 16 oder 32. Rausschmeißen, ja, komplett. X4 wird ja unterstützt oder X3 wird unterstützt von den neuen Android-Versionen. Alte Android-Versionen kommen ja auf die Geräte nicht mehr drauf. Alles andere wird als App zum Nachladen quasi auf das Gerät zur Verfügung gestellt. Beispielsweise eben ein FAT-Emulator. Die kann dann kosten, was auch immer Microsoft an Lizenzgebühren haben will dafür. So macht es auch übrigens Arcos mit dem MPEG-Plugin. Ja, die allermeisten Arcos-Geräte können kein MPEG abspielen, außer man kauft ein Plugin von Arcos wegen eben der Lizenzgebühr von dieser MPEG LA so, und dann kann man das erst anschauen. Und genauso müsste das Samsung hier auch machen. Wer Microsoft nutzen will, muss extra dafür zahlen und ansonsten wird das Gerät frei verkauft, ohne das, was an Microsoft gezahlt werden muss. Auf jeden Fall, Samsung strauchelt so momentan hin und her und ja, ist jetzt nicht mehr gerade so ein positiver Kandidat, wie das noch vor einer Woche war. Ja, vor allen Dingen die Ernsthaftigkeit stelle ich schon allein deswegen in Frage. Warum bietet Microsoft nicht selbst einen Exchange-Client an? Mhm. Weil dann wären doch alle Probleme gelöst. Dann kostet der halt, was weiß ich, $19 oder sonst was. Die Leute kaufen sich das und fertig. Gut, ich weiß, warum sie das nicht machen. Das passt nämlich nicht in Microsoft-Lizenzmodell. Die möchten natürlich Lizenzen verkaufen, die zeitlich begrenzt sind. Mhm. Ja. Und somit abzuschöpfen. So nach dem Motto, hast du mehr als so und so viele User, wollen wir gleich mal das 20-fache. Ja. Also der Android, übertrieben jetzt. Der Android-Krieg ist nach wie vor voll im Gange. Und jetzt schauen wir mal, was da abgeht. Ich glaube, Google wird auch noch ein Wörtchen mit Microsoft zu reden haben. Das hat diese Aussage klar und deutlich gezeigt. Und ja, von Google würde ich mir jetzt wünschen, dass sie sich so noch deutlicher vor ihre Partner stellen, indem sie dann zum Beispiel sagen, also wir übernehmen alle, also quasi vertraglich festlegen, wir übernehmen das Risiko, wenn Android Patente hat, werden wir dafür gerade stehen, wenn also Patente verletzt, wenn wir dafür gerade stehen, werden wir dafür vor Gericht ziehen. Weil, also ich hoffe, dass nicht noch mehr Firmen jetzt umschwenken und ja, jetzt werde ich mal sehen, wo mein nächstes Handy dann herkommt, ob das dann von Motorola, das ja jetzt Google gehört quasi, und oder von LG kommt. Aber Samsung und HTC sind jetzt da ein bisschen abseits platziert bei mir wieder. gut, okay. Aber jetzt müssen wir zum nächsten kommen. Da könnte man auch noch ewig drüber sprechen. Aber viel interessanter und wichtiger ist, eine Firma, die hier Microsoft auch einen ganz gewaltigen Stinkefinger gezeigt hat, die nämlich auch ein Android-Gerät rausbringen und offenbar nicht dran denken, Microsoft oder Apple oder sonst irgendjemand was dafür zu zahlen. Und das ist Amazon. Ja, aber bevor wir mal zum Kindle Fire kommen, erstmal kurz, was vorgestellt wurde. Die haben nämlich eine ganze Palette von neuen Kindle-Geräten gebracht. Einmal ist da der Kindle DX, gut, der ist nicht neu, $379. Dann Kindle Keyboard, ein Kindle Keyboard 3G für $114 und $139. Meines Erachtens, jetzt wenn ich kurz eingreifen darf, das interessanteste Gerät? Bitte? Das interessanteste Gerät von den Geräten, die angeboten werden. Ist in dem Fall das Kindle Keyboard, beziehungsweise das Keyboard mit 3G. Ach so, okay. Dann gibt es noch den Kindle Touch und den Kindle Touch 3G für $99, beziehungsweise $149. Dieses Gerät hat ein Multitouch-Display, keine Tastaturen dran, aber ein Multitouch-Display. Und dann, und das ist meines Erachtens das absolute Highlight, also du hast jetzt gesagt, der Kindle Keyboard 3G. Ja. Ich weiß auch, was du jetzt raus willst. Preis-leistungstechnisch ist natürlich der kleine Kindle überhaupt nicht zu übertreffen. Ja. Nein, der kleine Kindle, der ist auch, der macht nämlich etwas, der macht für jeden E-Books erschwinglich. $79 kostet das Grundgerät, das muss man mir vorstellen, in dieser Qualität, das ist unglaublich. Und das Ganze ist kommt allerdings mit Werbefinanzierung in den USA. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Die Freude ist dann nämlich gedämpft worden. Ich habe dann nämlich gesehen, was Amazon Deutschland macht. Mir geht das Messer in der Tasche auf, wenn ich nur dran denke. hat dann also nur Wi-Fi, dieses Gerät, dieser Kindle. Kommt aber mit einem Browser, 6 Zoll E-Ink Pearl Display, Batterie, Nutzzeit 1 Monat. Ist auch sehr, sehr schön. Wenn es stimmt, also wenn ich mal zurückerinnern möchte an den Oyo, bei dem die Angaben ja auch nicht ganz so passen. Ja, beim Kindle. Da hieß es ja auch, was weiß ich, wie viel 1000 Stunden, und das hat am Anfang auch nicht gepasst. Erst nach dem vierten oder fünften Update ist es besser geworden, wobei immer die Angaben von Thalia noch nicht erfüllt sind. Ja, da sehen wir halt jetzt mal einen Qualitätsunterschied zwischen zum Beispiel Geräten wie Oyo und einem Kindle. Beim Kindle hat diese Angabe schon immer gestimmt. Ja. Und das Display ist auch sehr viel kontrastreicher und auch schneller vom Umblättern her. Also ich bin auch was den Oyo betrifft, das versprochene Update, das jetzt endlich nach weiß nicht, wie lange ist der jetzt? Über ein Jahr, oder? Ist der auf dem Markt? Ja, ich weiß nicht, ja. Ich habe mir auch damals relativ schnell gekauft. Ja? Ein gutes Jahr. Ja, natürlich ein Jahr. Mhm. Ja, klar. Also, weil ich weiß, es war ja ein Geschenk gewesen und jetzt ist ja der Geburtstag fast wieder soweit. Und bis zum heutigen Datum ist es immer noch nicht möglich, die Bücher in Folder rein zu sortieren. Das heißt also, man hat alle Bücher in einer Bibliothek. Für jemanden, der viele Bücher hat, ist das vollkommen unbrauchbar. Der muss da dann 100, 200 Mal blättern. Es ist nicht zu fassen, das geht nicht. Ja, so könnte man dann zum Beispiel Ordner anlegen, wo man es dann reinsetzt. Beispielsweise wissenschaftliche Themen, ja, Romane, klassische Bücher und so weiter und so weiter. Nichts dergleichen, man kann es nicht sortieren. Und das ist unmöglich. Aber gut, okay. Bleiben wir bei den Kindles. Das 79-Dollar-Teil ist absoluter Hammer. Ist nichts Vergleichbares zu dem Preis und bis zu 140 Dollar ist nichts Vergleichbares auf dem Markt, was dagegen anstinken könnte. Und das ist aber auch Kampfpreis. Also das muss man hier ganz klar sagen. Also die meisten Webseiten sagen, dass Amazon da drauflegt, halt eben eine hohe Kundenbindung zu erreichen. Ja, das interessiert ja auch nicht. Wahrscheinlich ist das Display schon teurer, als der ganze Kindle verkauft wird. Genau. Aber das ist nämlich ein exzellentes Display. Aber das bringt ja nichts, das ist ja egal, weil Amazon macht sowieso das Geld mit dem Content, mit den Büchern und in den USA auch mit Musik und Videos. Gut, bei uns auch mit Musik, aber in den USA haben die auch einen riesen Videoverleih da hinten dran stehen, der es eben dann eben ermöglicht, solche Videos zu sehen. Und gut, das wird also dann in den USA wohl ziemlich heftig einschlagen. Bei allen Kindles kostenlosen, unbegrenzt Cloud Space für alle Sachen, was man bei Amazon gekauft hat. Das heißt, egal ob man sich ein Video gekauft hat, ein Buch oder seine Musiksammlung, man hat unbegrenzt Speicher, unabhängig von dem Speicher, was auf dem Gerät ist. Und das ist mal ein echter Hammer, ohne Aufpreis. Also ich muss schon sagen, richtig gut, da macht's auch nichts aus. Und jetzt kommen wir zum Kindle Fire, dass der Kindle Fire nur 8 GB RAM hat. Diese 8 GB stehen also voll zur Verfügung für Apps und andere Inhalte, die eben nicht von Amazon sind. Alle Sachen, eben Videos, Filme, Musik, Bücher etc., was von Amazon kommt, ist eben in der Cloud gespeichert und da ist unbegrenzt Speicherplatz vorhanden. Ja. Sehr schön. Wobei, du hast ja genau den richtigen Punkt mit erwähnt. Hm. Bei allen Amazon-bezogenen Dingen kann ich diesen Cloud Space nutzen. Ja. Ich kann aber nicht nach Lust und Laune da alles hochladen, was ich habe. Nein, das geht nicht. Das geht nur für die Sachen, die du bei Amazon kaufst. Das muss man natürlich ja ganz klar dazu sagen. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Space, den ich jetzt bei Google habe oder bei irgendeinem anderen Anbieter. Nee, aber es ist halt ja auch dafür da und das ist auch sowas. Kindle Fire ist vorgestellt worden. Die Leute waren begeistert. Die Fachpresse dreht durch. Und ich kann es verstehen. Ich kann es durchaus verstehen, weil es ist das Gerät, also dieser billigste Kindle für 79 Dollar und der Kindle Fire. Diese beiden Geräte werden den kompletten Markt verändern. Und zwar komplett neu aufrollen. Ja. Die Verlage sind in einer Stimmung wie schon lange nicht mehr. Viele waren ja sauer auf Apple wegen den ganzen Gängeleien, die Apple da gemacht hat, und waren überhaupt nicht froh. Ja. Und jetzt hat Amazon dieses herausgebracht und die Verlage loben und preisen auf einmal Amazon wieder wie verrückt. Selbst bei uns, selbst die deutschen Verlage, anscheinend sind die aufgewacht, haben gesagt, das ist so eine tolle Sache. Und sie sehen das als sehr positive Alternative zum Apple Store dort. Wahnsinn, das ist unglaublich. Die deutschen Verlage sehen Kindle als die Rettung auf einmal. Damit, und ich sag's gleich, damit ist EPUB DRM, hat einen herben Schlag versetzt bekommen. Und es sieht wohl so aus, als ob die meisten deutschen Verlage nach diesen Aussagen mit diesen Geräten, mit diesem Line-Up, dann über kurz oder lang auf Kindle schwenken werden. Auf diese Kindle-Plattform. Es steht auch nichts mehr jetzt im Wege dem Ganzen. Außer vielleicht Amazon Deutschland. Die könnten dem gewaltig noch im Wege stehen. Ja, man muss hier natürlich auch so ein bisschen die negative Seite mit betrachten. Liegt darin, EPUB ist zwar ein Format, was von Adobe kommt, aber EPUB DRM. Von Adobe kommt, aber die Vermarktung, die liegt vielen Firmen offen. Also EPUB ist ein Format, das jeder anbieten kann. Genau. Bei Kindle habe ich das Problem, dass die mehr oder weniger die Alleinherrschaft bekommen, weil kein anderer dieses Format vermarkten kann. Richtig, also die Verkaufsplattform sozusagen wird vereinheitlicht. Die Verlage allerdings, das ist ja wieder was anderes. Ja. Also ich meine, man muss ja so vorstellen, es gibt keine Herrschaft dann von Amazon über die Bücher, ja, sondern die Verlage, ja, können ganz normal agieren und und Amazon ist ja quasi der Verkäufer. Klar, ich meine, es gibt natürlich eine gewisse Machtausübung dann, weil ja Amazon weil Amazon auch bestimmt, was dann verkauft wird oder nicht. Ja, allerdings wissen wir ja alle, das sehen wir ja auch jetzt bei verschiedenen Kartellverfahren und Prozessen, ja. In den USA auch, wenn eine Firma einen gewissen Marktanteil hat, dann muss diese Firma unter Umständen Wettbewerber Zugang gewähren, ja, wo sie eben vorher nicht machen musste. Ja, sie könnten ja sonst eine freie Preisgestaltung nach oben, sage ich mal, definieren und keiner kann sich dagegen wehren. Also jetzt im Moment ist es ja so, dass Kindle, sage ich mal, eher die günstigeren Bücher anbietet, also die besseren Preise. Haben die jetzt aber die alleinige Macht? Dann stellt sich die Frage, was macht einer, wenn er den Finger drauf hat, der will natürlich dran verdienen. Okay. Und er sagt, ja, ich kann es ja diktieren, also kostet jetzt, ich übertreibe jetzt das Doppelte. Gut, allerdings. Du kannst ja da nichts mehr machen, weil es gibt ja keine Alternative mehr. Ja gut, dann habe ich da schon. In Deutschland stellt sich das Problem ja nicht. Ja, richtig, da haben wir ja Buchpreisbindung. Genau, und da, Achtung, da haben wir nämlich noch was viel Schlimmeres, schon seit eh und je mit der Buchpreisbindung. Hier können die Verlage den Preis nach Gutdünken festsetzen. Keiner hat die Möglichkeit, das Buch irgendwie günstiger zu verkaufen. Ja? Mhm. Und damit ist die freie Marktwirtschaft natürlich bei uns, bei Büchern, überhaupt gar nicht vorhanden. Richtig. Und auch Amazon hat da dann überhaupt gar nichts mehr, was sie machen können. Die können dann nicht hingehen und können sagen, okay, wir verkaufen das Buch jetzt, um hier die Konkurrenz auszustechen für 5 Euro statt für 7,99. Ja. Das können die nur in den USA machen, aber nicht bei uns. Ja. Also grundsätzlich finde ich das relativ gut, dass es diese Lösung geben wird, ja, dass man halt eben Cloud Space hat, dass man unabhängig vom Gerät, ich meine, es gibt ja auch die Android-App Kindle und noch Kindle gibt ja nicht nur auf Android, es gibt es ja auch auf Apple, soweit ich weiß, gibt es ja auch den Kindle-Browser. Ja, genau. Und das heißt, ich kann auf diese Cloud Space von jedem Gerät aus problemlos zugreifen. Genau, richtig. Also und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Mhm. Und ich meine, dann kommt noch die große Auswahl dazu. Du weißt, ich bin ein Amazon-Fan. Ja, ich kaufe auch ganz gern bei Amazon. Dennoch muss man dieses kleine Auge nach hinten mit beachten. Weil, also alleinige Herrschaft, das möchte ich nicht. Gut, ich meine, im Prinzip werden ja die Kunden auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, nämlich ob sie es kaufen oder nicht. Und warum das überhaupt für so viel Furore gesorgt hat, dieser Kindle Fire, ist klar. $199 kostet das Gerät. Ich sag den Preis von vornherein, weil selbst wenn die technischen Daten lachhaft wären, für $199 ist es immer noch okay. Es ist aber alles andere als lachhaft. Es kommt nämlich mit einer Dual-Core-CPU und eben die Vollintegrierung in diese Amazon Cloud mit einem neuen Browser, dem Silk Browser, der ebenfalls Cloud-Dienste benutzt, um nämlich das zu ja quasi Seiten zu cachen, runterzurechnen und dann zu übertragen an den Browser, was das natürlich alles dann viel, viel schneller macht. Auch hier sind Leute, die das bereits getestet haben, begeistert davon. Ist aber, und das sehe ich auch so, nichts anderes als ein Opera, wenn man so will, ja, weil Opera bietet es auch schon an. Aber trotzdem ist dieser Silk Browser, hat also nichts mit Opera zu tun. Es ist ein eigens programmierter Browser von Amazon auf WebKit-Basis. Hat aber das dieselbe System, also in der Cloud wird alles vorberechnet, gespeichert und dann in der passenden Auflösung übertragen an das Gerät. Und dann geht das wahnsinnig schnell und das Gerät braucht kaum Rechenzeit, weil das Rendering wird komplett in der Cloud gemacht und nur noch die Anzeige wird in dem Gerät gemacht. Also fantastisch. Hat natürlich auch seine Nachteile, aber da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Ja, vielleicht um es kurz zu erwähnen, wenn es darum geht, Inhalte darzustellen, die sehr komplex sind. Interessant wird es zum Beispiel bei firmeneigenen Webseiten, Zugänge und so weiter. Da kann es passieren, dass es schlicht und einfach nicht funktioniert. Aber Das Problem ist sicherlich vorhanden. Ich sehe es jetzt nicht als das große Problem. Das große Problem wird die Sicherheit sein. Aber wie gesagt, ich möchte da gar nicht drauf jetzt eingehen, wirklich, weil das bringt jetzt wirklich nichts. ja, wir haben ja noch gar nicht die Informationen dazu, um jetzt sagen zu Genau. können, wie wir jetzt übermittelt und das ist ja alles noch in weiter Zukunft. Also, gut, also dieser Cloud Space ist natürlich hier dann wieder auch ein ganz großer Faktor davon. Wie gesagt, 8 GB hatte ich schon erwähnt, ist drin als Speicher im Gerät. Das heißt, für Sachen, die nichts mit Amazon zu tun haben, ein Anti-Reflective 7 Zoll Vibrant Color IPS Display. Also ein gutes. Also IPS-Display hat ja auch das LG, das Optimus Speed gehabt. Genau. Oder hat's noch. Und ich muss sagen, das war dem AMOLED schon ein bisschen ähnlich. Ja. Also sehr, sehr kontrastreich. Das Ganze mit 1024x600 Bildpunkte Auflösung, 169 Pixel pro Inch. Und ja, es ist ein Android-Tablet. Und wie ich schon letzte Woche gesagt habe, von Android ist nicht viel zu sehen. Android ist auch nicht erwähnt worden in der Pressekonferenz, dass also da Android drauf läuft. Es ist Android und zwar Gingerbread, wie es aussieht. Es wird aber ganz klar ein Gerät sein, das für die Benutzung von Amazon-Inhalten gemacht wurde. Boom. Und das bedeutet, dass es ein vollwertiges Android-Tablet ist. Denn Amazon hat den App Store, in dem viele, viele, viele Applikationen-Apps drin sind. Android-Apps, normale Android-Apps. Jeder Entwickler kann dort sein Programm einreichen und Amazon prüft die dann mehr oder minder stark. Und ich sag mal, was das betrifft, es ist kein so offenes Gehabe mehr wie jetzt zum Beispiel bei einem richtigen Android-Tablet. Jetzt hört's wieder komisch an. Richtiges Android-Tablet, ne? Es ist auch ein richtiges Android-Tablet, aber es ist eben eins, wo Amazon gesagt hat, wir übernehmen die Kontrolle über das komplette System. Ja, es gibt keine Updates von Google, es gibt kein Google Mail, es gibt kein Google Maps, es gibt kein Google Market, es gibt gar nichts von Google im Prinzip, aber alles von Amazon. Ja, und das ist eben auch so gedacht worden. Deswegen hat auch, oder was heißt deswegen, das ist eben so, man gibt den Source Code frei und dann können andere kommen, können was draus machen. Und bin mal gespannt, was Amazon zurückgibt an dem Source Code, weil das müssen sie ja. Ja, sie haben ja Open Source Teile benutzt, die unter der GPL stehen teilweise, zum Beispiel im Kernel. Und da müssen die den Source wieder zurückgeben. Ja, also richtig. Ja, da kommt auch noch was in die andere Richtung. Aber ich finde es schon insoweit okay, als Amazon gesagt hat, hier, das ist ein Gerät, wir haben jetzt eine Android-Oberfläche entwickelt, die nur ein Ziel hat, nämlich unsere Produkte, die die Leute bei uns kaufen, eben perfekt wiederzugeben. In den USA ist das sofortig Abspielen, zum Beispiel von Videos, Kaufen von Filmen, ja, Leihen von Filmen, Musikstore ist perfekt integriert, ja, also die Bücher natürlich, ganz klar, E-Book Reader in Farbe und so weiter wird auch sehr groß beworben, ganz klar, das ist, deswegen heißt er ja auch Kindle Fire, ja, das ist ganz klar ausgerichtet als ein Multimedia Tablet E-Book Reader. Ja. Ja. Für Amazon. Was man noch erwähnen sollte, es gibt so ein paar Dinge, die man bei dem Gerät auch vergeblich sucht. Ja. Wie zum Beispiel eine Kamera. Genau, Kamera, kein SD-Slot. Kein SD-Slot. Genau. Und? Kein GPS ist eingebaut. Richtig, was mich jetzt allerdings verwundert, weil das ist auf jeden Fall was noch notwendig ist. Ja, vielleicht. Wenn ich Cloud Space nutze, dann muss ich den auch unterwegs benutzen können. Ja, vielleicht wird da noch was kommen, aber unterwegs benutzen geht ja sowieso nicht, weil das Wi-Fi only ist. Ja. Ja, noch. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine Kindle Fire 3G-Version. Ja gut, aber die jetzige Kindle Fire-Version ist ja mit dem Cloud Space und so weiter, ist nur Wi-Fi und da kommt keine 3G-Karte rein. Ich weiß, ich glaube auch schon warum, weil für $199 geht es natürlich nicht. Die Lizenzen für 3G-Zugang sind so teuer, da wird sich das nicht mehr rechnen. Selbst bei Amazon wahrscheinlich wird sich dann nicht mehr rechnen. Ne? Also der Kindle Touch zum Beispiel, bei dem macht es 49 € aus. Ja. Vom Kindle Touch zum Kindle Touch 3G. Allerdings, also Technik und Lizenzen, logischerweise. Allerdings halt sehr limitiert. Ne? Allerdings sehr limitiert. Bei so einem Gerät wie dem Fire wären noch mehr Möglichkeiten vorhanden. Also da könnten die sich jetzt nicht mehr mit den Anbietern einigen auf kostenlosen Wi-Fi-Zugang. Das ist da nicht möglich. Mhm. Entschuldigung, kostenloser 3G-Zugang. Weil bei dem Kindle ist das so, weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wenn du dir den Kindle kaufst, dann hast du kostenlosen 3G-Zugang. Du brauchst keine Karte dafür, keine 3G-Karte von irgendeinem Anbieter. Du kannst aber trotzdem auf bestimmte Seiten surfen, ohne dass du auch nur 1 Cent dafür zahlst. Und das sind die Amazon-Seiten. Ja, beispielsweise, ich glaube, Wikipedia ist auch mit drin. Und ich weiß nicht, ob das Wörterbuch online ist oder ob das eingebaut ist, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Diese Seiten sind halt so zugänglich und die bei dem Kindle Fire, da sind ja jede Menge Apps und so weiter, die alle Daten quasi benötigen, Datenverbindung benötigen. Da wird kein Anbieter mehr mitspielen. Ja, also da wär das wesentlich mehr als diese $49. Also was man hier auf jeden Fall ganz klar sehen muss, was Amazon hier macht, ist ganz, ganz, ganz, ganz schlau. Mhm. Weil, Begründung, warum ich das sage, sie machen ein Gerät, was auf Amazon spezialisiert ist. Mhm. Sie bieten den App Store dazu an. Ja. Und machen somit Technik und Software vollkommen kompatibel. Es gibt dann keine Diskussion mehr, welche Hardware da drin ist oder auf welche programmiert werden muss, weil wenn es für Kindle ist, ist es für Kindle. Genau. Und damit haben die schon in gewisser Maße eine Gleichstellung wie Apple. Ja, genau. Die haben ihren eigenen Bereich. Das war auch das Ziel, vermute ich. Genau. Die haben ihren eigenen Bereich, ein ähnliches geschlossenes Universum wie Apple. Allerdings, und das ist halt der Vorteil, auf einem System, das auf Offenheit basiert, ja, und zumindest da kommt vielleicht oder muss noch was zurückkommen in die Community wieder. Mhm. Und ja, der Rest ist dann persönliche Präferenz, ob man eher Apple das Geld in den Rachen wirft oder eben Amazon. Also mich quält auch noch eine große Frage, die konnte ich im Netz leider nicht verifizieren. Ja, die Frage, ob man auch von sekundären Quellen, das sagen wir zum Beispiel Webseiten, Apps installieren kann. Ach so, weil ja. Android bietet es ja an. Ich kann das mit dem Haken setzen, kann sagen, ja, ich möchte halt eben von Webseiten oder halt eben von einer Datei installieren können. Ja. Die Frage, die konnte ich nicht beantwortet bekommen. Ja, in der Tat. Also da muss man wohl noch abwarten, bis die ersten Seriengeräte auf dem Markt sind. Im November soll er erscheinen in den USA. Aber ich vermute mal nein. Ich vermute mal, dass es nicht möglich ist. Gut, es wäre ja auch ein Ausbruch, sage ich mal, aus diesem geschlossenen System. Genau. Aber auf der anderen Seite, es ist Android-like. Ja gut, aber wie gesagt, das Android beschränkt sich da wirklich auf den Kern, ja, also auf das, was im Hintergrund läuft. Also die Oberfläche, alles, das ist alles komplett, das ist auch an nichts angelehnt oder so. Ja. Mhm. Das ist wirklich eine Eigenentwicklung von Amazon. Die haben das, das merkt man also nicht mehr, dass da Android drin ist. Ja. Mhm. Bis auf das, dass eben die Android-Apps aus dem App Store funktionieren. So, und jetzt, um das abzuschließen, weil wir müssen weitermachen. Ja, eins ich habe hier noch ein Riesenthema. Ja, eins noch. Das Ganze hört sich alles schön und gut an, aber ob das und wann das jemals in Deutschland erscheint, ist eine andere Frage. Der kleinste Kindle, dafür $79, ja, das war ein Ärgernis, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt. Den gibt es auch jetzt in Deutschland für 99 Euro. Nämlich die Version ohne Werbefinanzierung. Tut mir leid, Amazon Deutschland. Mega Fail. Ja, den könnt ihr behalten. Also ich wär froh gewesen, wenn da ein günstiger Reader gegeben hätte bei uns. Aber das wären bei uns vielleicht 70 Euro gewesen, ne? Ja, also ich hab gesagt, okay, genau, 69,48 Euro waren es, glaube ich, nach dem derzeitigen Umrechnungskurs. Mhm. Inklusive Mehrwertsteuer für die Ewigen, die immer sagen, ja, die Preise in den USA kann man nicht vergleichen. Doch, die kann man vergleichen, weil die Leute in den USA geben Geld aus und die Leute in Deutschland geben Geld aus. So, und die Leute in Deutschland haben nicht unbedingt mehr als die Leute in den USA. So, ganz einfach. Deswegen muss es vergleichbar sein. Und inklusive Mehrwertsteuer wären es also unter 70 Euro, aber ich wäre ja einverstanden gewesen, wenn es jetzt $79, 79 Euro. An die Schikane von den Firmen ist man ja gewohnt, obwohl der Dollarkurs immer weiter fällt. Ja? Aber das ist man ja schon gewohnt als Europäer. Und dann wäre ich damit einverstanden gewesen für 79 Euro werbefinanziert. Aber dass jetzt dieses Gerät nicht gibt, stattdessen nur die werbefreie Version für 99 Euro, das ist eine Frechheit von Amazon Deutschland, wie es im Buch steht. Und da bin ich richtig sauer. Und ich weiß nicht, was das Problem ist von Amazon Deutschland, aber in den USA gibt es mittlerweile den App Store, die Musik mit Cloud Space, ja, also auch das ist ja etwas, was bei uns noch nicht gegangen ist, ja. Hat man auch Cloud Storage für Musik, ja, schon seit längerer Zeit. Ja, Videos ohne Ende für eben die mobilen Geräte. Ja. Rio, ich glaube, ich muss dich jetzt mal runterholen, ja, von deinem Kriegspfad. Moment, lass mich bitte mal aussprechen. Nein, lass mich bitte mal aussprechen. Da hatten wir also hier die Cloud Storage, wir haben jetzt mit der Movie, wir haben den Player auch für Musik und für das Speichern in der Cloud von dieser Musik, ja. Und so weiter und so weiter. Über andere Geräte wollen wir ja gar nicht sprechen. Die Lizenzen für Bücher, gut, das ist natürlich etwas, was Amazon Deutschland halt endlich mal auf die Reihen kriegen muss. Und so weiter und so weiter. Also, wenn Amazon in den USA die Angebote hätte, die Qualitätsangebote von Amazon Deutschland, dann wäre hier sowas wie ein Kindle niemals existent gewesen, ja. Also das ist ein riesen Kluft und ich bin ziemlich sauer auf auf Amazon Deutschland, ja. Was die hier abziehen. Ich denke, es ist jetzt Zeit mal für die aufzuwachen, bevor der Zug nämlich in dem ganzen Bereich abgefahren ist und sich in Deutschland der Multimedia-Markt von anderen Firmen komplett unter den Nagel gerissen wird. So, jetzt. So, das zum Thema Tonnen von Themen, weil die kriegen wir heute nicht mehr durch. Ja, das hatte ich ja vor der Sendung schon gesagt. Das haben wir ja schon angekündigt. Ja, genau. Aber es gibt noch eine Sache, die mir richtig, richtig, richtig wehtut. insbesondere als Besitzer eines Sensations. Und zwar wird von Sense 3 ein Programmmodul verwendet, das so dermaßen große Sicherheitslücken aufmacht, dass es wirklich bedenklich ist. Und zwar wirklich bedenklich. Bei vielen Sachen sage ich immer, ja, nicht so weit ausholen, Wahrscheinlichkeiten und. Aber hier ist es wirklich extremst böse, weil HTC hat im Hintergrund ein Programm laufen, die HTC Locker APK, also Applikation. Was die eigentlich so genau tut oder für was die eigentlich gedacht ist, was sie tut, werde ich ja gleich dazu kommen. Aber für was die gedacht ist, ist irgendwie noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist es so, dass über diesen Serverdienst, das ist ein Serverdienst auf dem Handy, alles ausgelöst werden kann, was in irgendeiner Weise, sag ich mal, sensible Daten beinhalten könnte. Und man kann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, aufhören soll. Also man kann Telefonnummer, Telefondaten, E-Mail-Adressen, GPS-Positionen, SMS kann man lesen und. Ein Statement von HTC gibt es noch nicht. Es wurde HTC von einigen Leuten angeschrieben und auch mal so ein paar Ohrfeigen hat man da verteilt, aber Reaktion von HTC ist gleich null. Mhm. Zumindest Bestand meiner Ermittlungen. Mhm. Die betroffenen Geräte sind HTC Evo 3D, HTC Evo 4G, HTC Thunderbolt und, sie schreiben höchstwahrscheinlich HTC Sensation, aber diese APK ist bei mir drauf und ist noch nicht entfernbar. Die Leute raten jetzt halt hier im Moment zu gucken oder zu überlegen, eventuell eine Modifikation drauf zu machen, bis das Ganze geklärt ist. Also ich bin im Moment mir selbst noch nicht schlüssig, was ich machen möchte. Auf jeden Fall kann ich das so dabei nicht belassen. Ja, die Frage ist, ist überhaupt schon ein praktischer Angriff erfolgreich gewesen auf das System, weil dieser HTC Locker APK, auf die soll man angeblich dann mit einer anderen App zugreifen können und ja, damit genau. Dann Daten auslesen können. Theoretisch ist das praktisch schon erfolgreich durchgeführt worden oder gibt es zum Nein. Beispiel schon, also gibt es zum Beispiel schon so eine App, ja, die das bereits ausnutzt und so, aber es hört sich jetzt erstmal so schlimm an, aber warten wir mal ab, was das noch gibt. Ja, also das sind solche Diskussionen wie, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat man gesagt, ja, wenn du Windows 98 hast, dann brauchst du eigentlich gar kein Schutzprogramm, weil es kommt sowieso jeder drauf. Wenn ich dann sowas höre, dass man Programme einsetzt, die so dermaßen Möglichkeiten bieten des Angriffs, dann ist es unverantwortlich. Ja. Nee, also ich bewerte das jetzt noch nicht so drastisch wie du. Ich möchte erst mal warten, was da wirklich rauskommt und wie die Gefahr dann letztendlich, wie hoch die wirklich ist. Ich habe in den letzten Jahren schon so oft gehört von der ultimativen Sicherheitslücke unter Android und aus allen ist nur Schall und Rauch geworden, weil es eben in der Praxis dann eben doch zu aufwendig ist, beziehungsweise erst gar nicht funktioniert hat richtig in der Praxis, diese Lücke auszunutzen. Und jetzt wollen wir mal schauen, zum Beispiel, wie erfolgt der Angriff? Also ich habe zu wenig Informationen darüber. Ja? Also wenn das zum Beispiel das sowas ist, ja, wie, die Sicherheitslücke ist ein Problem bei gerouteten Handys, dann sage ich, ja, kein Problem. Wie man so schön sagt im Englischen, non-issue, dann interessiert mich das nicht, dann ist das kein Sicherheitsproblem. Weil jemand, wo sein Phone routet, der muss wissen, was er tut und der muss auch wissen, dass er dann ein offenes Gerät hat, wo alle möglichen Apps eventuell was machen können. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Es gibt hier ein Update. Es gibt ein Update von Android Pit. Die haben sich dazu geäußert und zwar Android Police. Die haben Attacken gestartet und haben tatsächlich Zugriff auf all diese Informationen bekommen. Durch diesen versuchten oder, sage ich mal, gestellten Angriff. Sogar noch weitreichendere Daten. Noch weitreichender? So ziemlich alles, was in irgendeiner Form an Daten abgelegt werden kann, ist auslesbar. Okay. Und auf welchen Geräten wurde es getestet? Was für Geräte waren die? Waren die im Originalzustand? Waren die geroutet? Ist das da schon drauf? Steht das ja gut, ich hab das jetzt nicht im Einzelnen, ich habe das jetzt nur überflogen. Ja? Also, wie gesagt, weil warten wir mal ab. Die Info ist ganz neu, die ist von 19.14 Uhr. Ja, nee, Quatsch, kann nicht sein. Egal, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und erstmal tief durchatmen und locker bleiben. Als sagen. Besitzer von einem HTC Sensation locker bleiben, ich weiß nicht. Ja, also nö, ich auf diese Panikmache bin ich schon so oft hereingefallen, da werde ich nicht nochmal reinfallen. Naja, ich habe auf jeden Fall auch noch ein bisschen was Lustiges. Ich meine, du bist doch so ein kleiner Walt Disney-Fan. Naja, und ja, dann würdest dich wahrscheinlich freuen, dass Disney mit zwei Smartphones und einem Tablet kommen, die natürlich alle sehr comic-mäßig auch aussehen. Schön. Und da soll ich mich freuen. Und farbig, ja, du magst doch. Ja, aber wird es in Deutschland kommen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ja, siehst du, warum soll ich mich dann freuen? Das ärgert mich eher wieder. Es sind zwar nicht ganz so stark ausgestattet, aber... Kommen die zufällig von Amazon? Nein. Aber dann mache ich jetzt mal einen schnellen Überflug, was die Phones betrifft. Da ist Android 2.3 drauf, Qualcomm MSM 8255, ein Gigahertz-Prozessor, also nicht unbedingt gerade zeitgemäß. 512 MB RAM, 3,4 Zoll LCD-Display, 854x480 WVGA, also eher niedrige Auflösung. 8 Megapixel Kamera, natürlich Netzwerk, Wi-Fi. Und das Ganze gibt in Silky Pink und Silky White. Silky. Allerdings, eine Special gibt's für Kinder, wasserdicht und staubgeschützt. Hey. Gut, sehr gut. Das ist natürlich klar, wenn so ein Handy in den Sandkasten fällt. Und für Geocacher. Muss man natürlich aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Dann gibt es noch ein schönes Gerücht, was die Telefon- oder die Provider wahrscheinlich bis zum Erzittern in Wut und in Rage bringen lässt. Ja. Und zwar gibt es das Gerücht, dass die WhatsApp-Applikation, ich weiß, du kennst die ja auch, ja. Das ist ein Messenger, kurz und schmerzlos gesagt, dass die fest integriert werden soll in Google Android. Hä? Okay, da habe ich jetzt noch gar nichts drüber gehört. Ja, ist bisher nur ein Gerücht. Mhm. Wobei interessant ist, dass, obwohl das nur ein Gerücht ist, inzwischen schon Reaktionen von Anbietern gibt, zum Beispiel von Telcos. Und daher ist es nämlich auch so ein bisschen hochgeschäumt. Sollte das wirklich kommen, dann haben die Provider ein Riesenproblem, weil dann werden nämlich Kurznachrichten einfach über die WhatsApp geschickt und halt eben nicht mehr als SMS über das Netz. Ja. Also, und wir reden hier von 34,4 Milliarden SMS im Jahr, wobei das natürlich alle Mobilfunkgeräte betrifft. Deswegen also wird es nicht 1:1 einen Abklatsch geben, aber es wird mit Verlusten gerechnet bis zu 2,5 Milliarden. Ja, also was soll ich dazu sagen? Also wenn das wirklich fest in Android integriert wäre, das wäre super. Es ist aber allerdings kein kostenlos SMS-Dienst, ja, sondern das ist eine ganz normale Messenger-App, die eben so gemacht wurde von der Bedienung her, dass es wie SMS eben ist oder wie für den Benutzer aussieht. Ja. Es erkennt halt, ob die Leute in deinem Adressbuch auch WhatsApp-Messenger haben und schicken dann halt eben keine SMS, sondern über den Messenger. Wenn das aber auf allen Geräten drauf ist, dann stellt sich die Frage ja nicht wirklich mehr. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine SMS oder eine Nachricht abschicke, dann weiß der andere hat ein Google-Handy und schickt es dann halt eben. Ja, also die WhatsApp-App, die kenne ich ja schon. Ja, eine Zeit lang. Ich habe sie bisher nicht installiert, weil ich noch keinen Bedarf sehe dafür. Obwohl ein guter Kumpel von mir das auch benutzt, diese WhatsApp, aber das Problem ist, dass ja, als wenn ich das als SMS-Ersatz sehe, die SMS, die ich wirklich verschicken muss, die Person hat kein Smartphone. Ja, und dann nützt dann auch WhatsApp nichts, Dann weil bringt das nichts, ja, das ist eben, klar. Dann genau, geht halt das das ganz normal regulär als SMS raus. man Man wird auch nicht alle SMS damit ersetzen können, ja, aber genau, ein das ist es. großer Teil. Ich meine, die Smartphones erobern ja immer mehr den Markt. Und Ja, es gibt ja aber auch inzwischen Geräte, die so erschwinglich sind, dass man die auch, sage ich mal, jüngeren Personen in die also Hand drücken ich kann. weiß, ich sehe jedenfalls da das Problem so mit den Providern, weil G-Talk zum Beispiel wäre dann auch ein Problem. Ja, kann man ja auch kostenlos Nachrichten verschicken. Und zwar auch an alle möglichen Systeme, denn Jabber bzw. eben XMPP gibt es auf jeder Plattform, auf jeder Smartphone-Plattform gibt es da Clients dafür. Aber Ja. nicht mit entsprechender Empfängerauthentifizierung. Das ist ja der Vorteil von so einer Genau, Applikation. das Er Einzige weiß ist eben, anhand dass. der Adresse, dass derjenige halt eben auch ein Google-Handy hat und oder kann das zumindest An serverseitig Telefonnummer prüfen. wird es übrigens gemacht. Telefonnummer wird es gemacht. Dann Ne? halt über die Telefonnummer und übermittelt dann automatisch über WhatsApp. Natürlich ist es ein großer Unterschied zu Google Talk. Der ganze Einsatz ist ja ein komplett anderer. Nee, nein, ich sehe ich überhaupt nicht so. Weil, Entschuldigung, weil das Einzige, was da ist, ist eben die Authentifizierung. Es wird automatisch erkannt, ob der Kontakt eben die WhatsApp installiert hat oder nicht. Ja? Das ist doch Und der Kern der Sache. bei G-Talk, nein, bei G-Talk musst du halt quasi die Kontakte, die Adresse, die XMPP bzw. Jabber bzw. Google Talk Adresse selbst eintragen. Ja? Das ist eigentlich alles. Ja, aber das ist der Kern der Sache, Rio. Ja, das Das hatte ist ich der ja. Kern der Sache. Irgendeiner sagt jetzt, da ist meine Nummer, komm, Gut, Moment, was ist, schreib mir eine SMS. jetzt diskutieren wir wieder so lange über so einen Punkt. Jetzt haben wir beide unsere Meinung geäußert. Jetzt können wir das nächste Thema machen. So. Super. Ich Das sehe immer. nächste Thema, ja, ganz, eigentlich ja, was interessant ist. Endlich mal ein Handy, was für Fotofans, die etwas bessere Linsen haben möchten, ja, was diese Leute endlich mal ein bisschen befriedigen kann. Und zwar vom Panasonic kommt das Lumix Phone 101P. Und das ist, wenn man sich das anguckt, sieht auch schon so ein bisschen aus wie ein kleiner Fotoapparat. Das hat eine richtig schöne große Linse und ermöglicht damit natürlich von der Bildqualität her einiges mehr als so eine Mini-Linse, so wie wir das gewohnt sind. Weil ich meine, auch die Sensation hat sehr, sehr hohe Auflösung, aber es kommt natürlich an ein richtiges Bild einer professionellen Kamera nicht dran. Es hat zwar hohe Auflösung, aber es ist nicht wirklich hundertprozentig scharf. Und ja, wie gesagt, die Jungs hier von Panasonic haben gesagt, wir treten dem Ganzen mal ein bisschen entgegen. Es ist zwar immer noch nicht vergleichbar mit einer Spiegelreflexkamera, aber wir haben eine größere Linse und somit mehr Möglichkeiten. Das Gerät wird mit Android 2.3 ausgeliefert, hat einen 4 Zoll QHD-LCD-Bildschirm mit 69 mal 540 Pixeln, 13,2 Megapixel 10-Muss-Lumix-Sensorkamera. Also da ist schon ein bisschen Power dahinter. Ganz genial finde ich auch ein wasserdichtes Gehäuse nach IPX5 Standard. Das Gerät hat einen Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz, ist also auch gar nicht mal so schwach auf der Brust. SDHC, dann WLAN, Bluetooth, Infrarot, durchaus noch für den einen oder anderen Zweck interessant. E-Wallet-Funktion, digitaler TV-Tuner für zum unterwegs gucken. Natürlich auch eine Idee, sowas damit reinzupacken, wobei ich mich frage, dass das die Geschichte natürlich auch relativ schwer macht. Das Gerät wiegt 128 Gramm und jetzt sind wir wieder bei einem Punkt, ist das wirklich schwer? Das gibt es auch in einem schönen ja, Schweinchenrosa für die Mädels unter den, sage ich mal, Fotografierern. Also grundsätzlich finde ich die Idee gut, mal was anderes. Okay. Warum nicht? Dann nächstes Thema. Sony Ericsson unterstützt Custom-ROM-Entwickler. Und jetzt frage ich mich eigentlich, Sony ist ja eigentlich eine Firma, die gerne eine Mauer um sich rum baut. So, wir sind die Größten, keiner kommt an uns ran und ja, mit sowas wollen wir erstmal gar nichts zu tun haben. Ich sag nur, die Diskussion Linux und PlayStation, das war ja auch ein Riesenthema. Und jetzt machen die auf einmal wieder die Pforten auf und sagen, komm, wir gehen in die Richtung und unterstützen tatsächlich Custom-ROM-Entwickler. Was auch erklärt, warum für das Xperia Play und das ein oder andere Gerät ROMs in sehr guter Qualität, und zwar das Cyanogen Mod, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Ja, das Problem. Ja, ja, das ist ein gutes Beispiel, was daraus gekommen ist, mit erstaunlich guter Qualität. Wie gesagt, Sony Ericsson unterstützt die, also nicht nur zulassen, sondern es scheint da auch finanzielle Unterstützung zu geben. Ja. Was mich extremst überrascht. Jetzt kann man natürlich stundenlang spekulieren, das werde ich nicht tun. Mhm. Gut. Ich sag nur, ich finde es seltsam. Okay. Wer auch mit dem neuen Boliden kommt, ist Dell. Dell bringt nämlich jetzt auch ein Dual-Core-Gerät mit 4,3 Zoll Display und 1,5 GHz raus. Mhm. Und zwar das Streak Pro 101 DL. Mhm. Und die Leistungsdaten sind recht interessant. Vor allen Dingen ist es ein super AMOLED-Display, hurra, mit Gorilla Glass, hurra. Also ein Samsung mit Gorilla Glass, sag ich mal. 45x960 Pixel, jo, 1,5 GHz Dual-Core MSM 8260 Prozessor und wird wohl 2.3 drauf haben, 8 Megapixel Kamera wird er haben mit 1,3 Megapixel Frontkamera noch und ja, Dell Stage eigenes System. Dell Stage heißt es. Ah, okay. Okay. Das Ganze soll Anfang 2012 kommen, ist also auch nicht mehr so lange hin. Na gut, okay. Schauen wir mal ab, was Dell da wieder hat. Wollen wir die nächsten drei Themen fürs nächste Mal verschieben? Ach, das eine geht ja ganz kurz. Ja. Das bringe ich jetzt noch unter. Für die Leute, die Skype benutzen, wir benutzen es ja nicht mehr, seit die Möglichkeit eines Hangouts auch über die Android-Geräte funktioniert, zumindest bei uns. Insofern, ja. Aber Skype unterstützt jetzt mehr Hardware. Das war ja immer das Problem, das Anpassen der Hardware. Und ich schieße die mal kurz durch. Videokonferenz geht jetzt bei Samsung Galaxy Tab 10.1, HTC Shooter, Sony Ericsson Xperia Live, Xperia Neo V, Acer Iconia Tablet, LG Optimus Black, LG Optimus 3D, LG Optimus 2, Motorola Photon, Motorola Droid 3, Motorola Bionic, Motorola Xoom und Motorola Atrix. Okay. Also diese Geräte werden jetzt neu unterstützt, allerdings die meisten Geräte nur im Landscape Mode. Wobei das ja meines Erachtens eigentlich genau richtig ist, im Landscape Mode das zu zeigen. Also für alle Skype-User können sich freuen, wenn sie eine der Geräte haben und können jetzt Skype endlich auch mit Video benutzen. Ich muss schon sagen, hätten die das Skype auf Android richtig programmiert, dann wäre es andersrum. Da müsste nur ein paar Telefone genannt werden, auf denen es nicht funktioniert. Das ist ja traurig, dass da jedes einzelne Handy angepasst werden muss und die Skype-App immer weiter anschwillt dann. Ja, hätten das lieber mal sollen mit den Standard-Video-Funktionen, die Android bereits von Android 1.6 aus anbietet, schon nutzen sollen. Ja, und dann habe ich noch zwei Videos verlinkt, das könnt ihr dann unter endcast.netcast.com in unserer Liste könnt ihr die Videos aufrufen, und zwar das iPad Slider. Da habe ich ja schon gesagt in den letzten Sendungen, dass mir das Gerät sehr gut gefällt. Und da gibt es einen ausführlichen Hardware- und einen ausführlichen Software-Test. Das lässt sich sehr gut angucken und zeigt auch, wie leistungsfähig und wie gut das Gerät überhaupt abgestimmt ist auf Google. Puh. So. Dann kommen wir zur Apps der Woche, oder? Genau, ja, richtig. Und da habe ich Text Warrior drin, das ist ein Texteditor. Jetzt möchte ich fast sagen, schon Texteditor ist schon fast für ein Android-Handy schon fast untertrieben. Das Teil kann nämlich auch Source-Codes zum Beispiel farblich markieren. Ja, man hat sehr viele Möglichkeiten, also man könnte quasi damit auch programmieren, Programmtexte schreiben und so weiter. Zum Beispiel für Python, C, C++, Java und so weiter gibt es eben diese Möglichkeit, Source Code markiert darzustellen, farbig darzustellen. Dann gibt es zum Beispiel viele Möglichkeiten, 8 Möglichkeiten alleine für die Cursor-Positionierung im Text, weil es ja immer ein großes Problem ist. Da kann man sich zum Beispiel ein Trackpad einblenden lassen und auf diesem Trackpad mit dem Finger quasi hin und her fahren und damit den Text, den Cursor einstellen. Und ansonsten, was auch erfreulich ist, da die App also verarbeitet direkt Files, das heißt TXT-Files und andere ASCII-Files direkt. Also das heißt, es wird nicht irgendwie was importiert, wie so bei manch anderem Editor, ja, dass dann eben hier ja sowas in die interne Datenbank importiert wird und dann eben nur beim Exportieren wieder als TXT-Datei ist und dann womöglich noch im internen Speicher. Nein, nein. Also einfach die .txt-Datei angeben beziehungsweise eine neue erstellen und die wird auf der SD-Karte gespeichert und bumm, fertig. Also so funktioniert das ganz, ganz gut. Man kann jede herkömmliche Textdatei machen. Es gibt sogar Möglichkeiten für die Line-Feeds einzustellen. Da wird alles Mögliche unterstützt. Windows, Mac, Unix-Systeme und so weiter und so weiter. Und also es bleibt eine Riesenvielfalt von Bearbeitungsmöglichkeiten. Und ich habe das übrigens gefunden, als ich auf dem Android-Market Emacs eingegeben habe. Ah ja, Es okay. ist kein Emacs, ja, aber es hat sehr viele Funktionen. Ja. Und deswegen für Profis Text Warrior auf jeden Fall mal einen Blick wert, wie ich finde. Ja, schön. Dann komme ich in meine App der Woche. Die kann ich relativ kurz beschreiben. Wer gerne mal einen Spaß macht mit seiner Kamera, mit der App Zombie Booth kann man Leute fotografieren und diese in Zombies verwandeln lassen. Wow. Die Grafik oder die Berechnung ist Hammer. Also er selbst auf dem Sensation braucht er eine ganze Zeit, um die Berechnung durchzuziehen. Und das Sensation, wisst ihr ja, das hat ja wirklich nicht wenig Power. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen die App spricht dann. Ja, es gibt noch mehr, was gegen die App spricht, weil die braucht nämlich installiert über 10 MB. Aber für, wenn man ein bisschen Platz frei hat, mal den Spaß zu machen, ist es ganz toll. Also man fotografiert jemanden, dann berechnet er auf das Gesicht ein Zombie-Gesicht und animiert das dann auch noch und macht noch Geräusche dazu. Das ist so hammermäßig, ja, dass ich gesagt habe, das muss in die Sendung. Also es ist ein Spaß, den sollte man sich mal gönnen. Das Exportieren geht leider nur in nicht animierten JPEGs. Das ist nicht ganz dasselbe, weil, wie gesagt, also das Bild bewegt sich dann, Augen bewegen sich, dann schüttelt die Person sich so wie in einem Horrorfilm und macht natürlich diese berühmten Zombie-Geräusche. Also hammermäßig. Okay. Da kann man wirklich Leute so richtig schön durch den Tee ziehen. Also ich glaube, ich habe schon ein Bild für die Sendung nachher, für den Begleitartikel, habe ich schon ein Bild gefunden. Und das passt dann auch entsprechend zu den Themen da gerade mit Microsoft und Samsung und so weiter. Ja. Das Bild passt perfekt, ja. Ja, also ich habe auch ein Bild veröffentlicht. Genau, das meine ich, ja. Ach so, das Das meinst du. wird Das nachher in wird den Artikel. angehängt, das kann man sich angucken, aber es ist halt leider nicht animiert. Es kommt natürlich viel besser rüber, wenn es animiert ist. Ja, kann ich durchaus vorstellen. Vielleicht Ja. sollten wir mal auf YouTube gehen, ob irgendjemand das mal abgefilmt hat. Aber das kann man ja dann in der nächsten Sendung vielleicht nochmal mit reinbringen. Ja, okay. Gut, dann war es das für heute. Unglaublich, wir haben es geschafft. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das machen unter Twitter at AndroidCast, Facebook Uncast Page, uncast@thenetcast.com ist die E-Mail-Adresse und uncast.thenetcast.com ist dann die Adresse, wo ihr die ganzen Begleittexte, Links und so weiter findet. Ja. Und eins noch, Notches hat über den AndroidCast noch was geschrieben, über den Twitter-Account. Wegen dem Jetstream, das beste Tablet, das es gibt, hat er geschrieben, wird nicht in Deutschland kommen. HTC hat offenbar gesagt, dass Deutschland nicht rauskommt. Gut, man kann natürlich streiten, ob das das beste Android-Tablet ist, ja, oder nicht. Da kann man diskutieren drüber. Aber auf jeden Fall schade, dass das Jetstream nicht kommt, oder? Hm. Naja. Ja, für die Zuhörer noch eine kleine Hammermeldung. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe Zombie-Proof eingegeben in YouTube und habe 5370 Ergebnisse. Sehr schön. Also da habt ihr mehr als ein Beispiel, was man damit machen kann. Es sind wirklich alles abgefilmte Handys, unglaublich. Ja, alles klar. Also, da habt ihr was zu tun. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und tschüss. Tschüss. World.